der Lindenstadt. Komm, falle vor dem Höchsten nieder. Erkenne, wie er dich in deinem Schmuck und Pracht so väterlich erhält, beschützt, bewacht und seine Liebeshand noch über dir beständig hat. Wohlan bezahle die Gelübde, die du dem Höchsten hast getan, und singe Dank und Demutslieder. Komm, bitte, dass er Stadt und Land unendlich wolle mehr erquicken und diese werte Obrigkeit so heute Sitz und Wahl verneut mit vielen Segen volle Schmied.